Zum Tag des leuchtenden Sterns wurde das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, die einmütige Geschlossenheit, weiter festigen und den Geist der Bevorzugung der koreanischen Nation voll entfalten, auf die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru gebracht. Und jüngst stellte die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft den ganzen Text des unvergänglichen klassischen Werkes des Genossen Kim Jong-il über die Verstärkung der Volksarmee und die Schaffung einer gesellschaftlichen Atmosphäre, in der das Schwergewicht auf das Militärwesen gelegt wird, ins Internet.